So zeigen sich denn all die angeblichen Gottheiten im Lichte der kritischen Geschichtsbetrachtung lediglich als Menschen. Als Menschen mit Fürstenstab und Krone auf Atlantis und in Germanien. Die Priester aber gaben sich als Mittler zwischen den Göttern und Menschen aus, und da man sich nach den Lehren der Priester das Wohlwollen der Götter durch Geschenke und Opfer erkaufen konnte, erhielten die Priester durch den frommen Betrug hohe Einkünfte. So wurde die Religion Mittel zum Zweck. Sie wurde für die Priester ein einträgliches Geschäft und die Stütze einer gewaltigen Machtstellung. Wie Moses durch Betrügereien sich zum Millionär und Herrscher zu machen verstand, berichtet Jens Jürgens. Der biblische Moses als Pulver-, Sprengöl- und Dynamitfabrikant. Und diese Geschäftsreligion erhielt sich Jahrtausende hindurch mit wenigen Änderungen bis heute. Die gerissenen Priester verstanden es, den Himmel immer mehr mit Göttern zu bevölkern. Je mehr Götter, desto mehr Tempel, Geschäft und Versorgungsmöglichkeit für die Priesterkinder. Priesterliche Schlauheit erfand das Märchen von den Schutzgöttern. In der römisch-katholischen Kirche Schutzpatron genannt, von Heiligen und verehrungswürdigem Reliquienkram. Weiter verwertete das organisierte atlantische Priestertum die Furcht der Tiermenschen und Niederrassigen vor Tieren, unerklärlichen Dingen und bösen Geistern, Dämonen, dazu, die Gläubigen erst recht in Aberglauben und Unterwürfigkeit zu erhalten. Es entstanden Götter in Tiergestalten und mit schauerlichen Fratzen, die bei den Unwissenden Furcht und Grauen erregten. Die Tempel der atlantischen Kolonien in Mittelamerika, Ägypten, China, Indien und Babylonien waren voll davon. Die Religion sank zum Tierdienst herab. Man gelangte zur Anbetung von Tieren und Heiligsprechung von solchen. Hesekiel 8,10 schildert den Tierdienst im atlantischen Tempel und verschiedenen Psalmen, vermutlich atlantischen Ursprungs, beklagen den eingerissenen Götzendienst. Geisterbeschwörung und Geisterkultus verschafften den Priestern weitere Einnahmen. Dem äußerlichen Kultus entsprachen die neu geschaffenen priesterlichen Lehren. Man machte dem Volke weiß, die Seele des Menschen gehe nach dem Tode in Tierkörper und müsse eine lange Wanderung vornehmen. Gebete, Kasteiungen und Opfer der Angehörigen würden die Seelenwanderung des Verstorbenen verkürzen. Zum Schutze vor bösen Geistern empfahl man das Tragen von Amuletten. Schlaue Priester erfanden die Lehre vom Aufenthalt der Seelen in unterirdischem Feuer, das Dogma von Hölle, Tod und Teufel, von den Qualen der Verdammten in ewigen Feuer und von der Möglichkeit, die Seelen der Verstorbenen durch Gebete und Opfer aus der Hölle zu lösen. Die katholische Kirche übernahm diese Lehre des atlantischen Priesterstaates aus der indischen und parsischen Religionslehre. Während aber die katholische Kirche die Verdammten ewig schmoren lässt, begnügte sich der parsische Religionsstifter Zoroaster mit wenigen Tagen, war also etwas menschlicher gesinnt. Um ihre Einnahmen reicher fließen zu lassen, erfanden die Priester die Lehre von Beichte, Sündenvergebung und Ablass. Die Einrichtung eines sakramentalen Mahles, bei dem Fleisch und Blut des Gottes genossen wurde, fand schon im Abschnitt 33 Erwähnung. Bei der Eroberung von Mexiko und Peru fanden die Jesuiten zu ihrem größten Erstaunen diese Lehren und Einrichtungen schon vor. Wenn nun die gleichen Sitten in den übrigen atlantischen Kolonialstaaten auch zu finden sind, so ist damit ein Beweis gegeben, dass es sich hier um Erfindungen und Einrichtungen der geld- und machthungrigen atlantischen Priesterschaft handelte. Wenn man die Religion der alten Kulturvölker vergleicht, so sieht man eine merkwürdige Übereinstimmung derselben im Bereiche des atlantischen Priesterstaates und seiner durch die ganze Welt reichenden Kolonien. Die Religion musste natürlich immer äußerlicher werden. Den Erfolg der Gebete suchte man in der Zahl derselben. So kam man schließlich zur Einrichtung von Gebetsmaschinen und Rosenkränzen. Das Wesen der Religion suchte man in Äußerlichkeiten, durch Abtötung des Fleisches, Geißelung, Selbstzerfleischung, Selbsttötung, Weltflucht, Ehelosigkeit und anderen Religionsirrtum suchte man die zürnende Gottheit zu versöhnen. Das führte zur Entstehung des Klosterwesens im alten Ägypten und in Indien. Wer es am tollsten in der Selbstzerfleischung trieb, wurde zum Heiligen gestempelt, sein Skelett als Reliquie angebetet. Im Parsismus und in der indischen Religion gesellte sich dazu die Lehre von der Auferstehung vom Tode und der Wiederherstellung des Lebens. Der Götzendienst entartete in der Folge grauenhaft. Die Menschenopfer wurden immer zahlreicher. In Mittelamerika wurden bei den religiösen Festen ganze Herden beklagenswerter Menschen geopfert, in Mexiko allein jährlich etwa 20.000 bis 25.000, bei der Einweihung des großen Tempels mehr als 60.000 Menschen. Die grässlichen Menschenschlechtereien wurden wie die Beschneidung mittels eines Steinmessers durch die Priester vollzogen. Mit dem Opferblute wurde das Volk besprengt oder wurden Türpfosten zur Kundmachung des Opfervollzuges bestrichen oder die Pfosten des Tempeleinganges und die Altäre damit besprengt. Weiter fand sich bei nachatlantischen Indianerstämmen Amerikas, so bei den Indianern Perus, der merkwürdige Brauch, Kindern unter grausamen Martern Blut abzuzapfen, das zur Bereitung der Schaubrote verwendet wurde. Am beachtenswertesten ist die Tatsache, dass die armen beklagenswerten Opfer menschlicher Bestien im Priestergewand Kinder der angesehensten Familien des Landes und ohne Fehl sein mussten. Warum dies? Die teuflische Bosheit und Niedertracht des Priestertums hoffte auf diese Weise allmählich die letzten Spuren des arischen Blutes auf Atlantis und in den atlantischen Kolonien zu vertilgen, um über die verbleibende niederrassige, gehirnlose Masse leichter regieren zu können. Die gräulichen, zum Himmel schreienden Menschenopfer des atlantischen Priesterstaates fanden nach der Niederwerfung der Arier naturgemäß Eingang in allen atlantischen Kolonien und finden sich nach vielen Gerichtsurteilen noch heute bei dem aus Atlantis Amerika stammenden Zigeunervolk der Hebräer. Des Raumes halber seien hier nur einige kurze Andeutungen gemacht. Grausige Belege findet der Leser in Menge bei A. Fern, Jüdische Moral und Blutmysterien, Leipzig 1920, Hammer Verlag, Dr. Theologe Mommert, Missionarius Apostolicus in Jerusalem, Menschenopfer bei den alten Hebräern, Leipzig 1905 bei Haberland, Ritual bei den alten Hebräern, Leipzig 1905, Theodor Fritsch, Beweismaterial gegen Yahweh, Leipzig 1912. Zahlreiche Bibelstellen beweisen, dass die Hebräer vor ihrer Einwanderung nach Ägypten, dann in Ägypten selbst, für ihre Zwecke Menschen opferten. Nach der Geheimsprache der Bibel und nach dem Sohar, dem Hauptbuche der jüdischen Kabbala, bedeutet Opfer Lamm Mensch. Die Juden haben also in Ägypten eine Unzahl ägyptischer Kinder ohne Fehl geopfert, mit dem Blute des Bundes die Pfosten ihrer Häuser bestrichen und solches auch in ungesäuerten Broten, in sogenannten Matzes, gegessen. Moses besprengte auch mit dem Blut des Bundes das Volk wie die nachatlantischen Priester. Menschenblut wird auch bei der Beschneidung gebraucht. Der Genuss des Blutes von geopferten Nicht-Hebräern soll Reinigung und Kräftigung des hebräischen Blutes erzielen, dazu Erlangung eines Übergewichtes über die Feinde und Hasser der Hebräer durch Hypnose und Suggestion, Auferlegung der Pestkrankheiten auf die Feinde der Hebräer und Erweckung von Liebe und Zuneigung des Wirtsvolkes zu den Hebräern. Das beweisen uns neben zahlreichen Bibelstellen auch noch eine Reihe unanfechtbarer Gerichtsurteile. Tatsächlich steht der größte Teil des deutschen Volkes unter der Hypnose des Judentums.